fucking bullets. Eat my fucking bullets. Eat. Eat my fucking bullets. Ein Projektiv fliegt durch die Gegend, bis es sich in deinen Kopf bohrt.